23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie in Bier von Kulo. Das letzte Bier und mache erstmal Stimmung hier und drehe laut die Hippie-Mucke auf, damit die Kinder tanzen zu Haus. Hör mal, Frauke, gib mir mal ein Bier. Also Bier haben wir nicht mehr. Na wie? Was habt ihr denn sonst noch da? Ihre Partys, die mag ich auch nicht. Diskussion läuft jetzt endlich. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der zweite, dritte ist der März, ne? März ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist hier heute der atemberaubende, super gut aussehende, intelligente und smarte Tarek. Der leider sein Pulver schon komplett vor der Sendung verschossen hat. Ich habe schon über Rüdis Mischpult-Hysterie erzählt. Wir haben schon die Flüchtlingsdebatte durchdiskutiert. Ich habe ihm eine Prognose für die Zukunft gegeben. Ich habe ihm gesagt, wie es in meinem Liebesleben so steht, meine Wettschuld beglichen und mich über den Stuhl beschwert. Das heißt, die Sendung ist eigentlich vorbei. Ab jetzt läuft nur noch Musik. Viel Spaß! Nee, das war gerade eben Super Nichts, mit denen war ich mit dem Lied. Genau, so wird auch die Sendung Super Nichts. Deine einfach. Freunde mag ich nicht, das ist nämlich, ich habe das mal rausgesucht, weil ich ja die am Wochenende begleiten durfte. Bei der Band Super Nichts, ja? Da fällt mir die Band Super Freunde ein, ja? Ja, das interessiert überhaupt keinen Mensch, was du auf deiner Tour erlebt hast. So, denn du bist hier der Moderator und ich bin der Gast, ich erzähle die Geschichten. Okay. Was ist eigentlich aus der Band Super Freunde geworden? Weil du warst damals auch dabei beim Boa Bühl, oder? Ja, ja, bei der Boxparty. Ja, ich war da mehrere Male schon. Ja, aber gewesen, du warst ja auch auf der Boxparty. Da war ich auch, ja. Aber erzähl mal, was ist aus den Super Freunden geworden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der Berten, der spielt jetzt mit bei der Dumme August, eine Pop-Punk-Band aus Köln. Ein guter Name. Ach, der wohnt jetzt. Ach so, der ist in die Stadt gezogen. Aber der Berten, das war ja der Normale, der irgendwie Programmierer ist oder so. Nö, der Berten ist Erzieher. Ah. Ja, okay, gut, das zählt für mich so wie Flüchtling. Ja, und der Bauer Bühl, der, was ist aus dem geworden? Dem geht's eigentlich ganz gut. Der ist sogar verheiratet und hat ein Kind, oder? Also sowas. Die Superfreunde gibt's gar nicht mehr. Nein. Also im Prinzip interessiert mich eigentlich nur, ob der Bauer Bühl noch auf seinem Hof wohnt. Und vielleicht hört er ja jetzt zu und kann uns antworten hier live im Chat. Und insbesondere interessiert mich, was aus seiner Nachbarin geworden ist. Das ist eigentlich das Einzige, warum ich die ganze scheiß Geschichte erzähle. Den Hof gibt's nicht mehr. Den haben die aufgelöst. Den haben die kaputt gefeiert. Ach, das war so ein Hippiehof. Nee, das war kein Hippiehof, das war einfach so eine Kotten-Dings da irgendwo im Emsland. Ja, das war ja saugeil, weil wir sind ja stundenlang durchs platte Land und das Nichts gefahren, aber gut, okay. Da gibt es nicht mal Handyanschluss, also kannst du nicht mal irgendwie Handyempfang, ist da tot. Handyanschluss. Das ist der Rüdi, der ist nämlich jetzt ganz modern. Man sieht es auch an der Frisur, er trägt nämlich jetzt Kotelette. Ja, aber. Zwei, an jeder Seite eine. Ja, klar, wenn er modern wäre, dann würde er vielleicht nur eine tragen und auf der anderen Seite hätte er was Grafisches tätowiert oder so. Oder ein Piercing. Genau, und es ist halt jetzt so, bei der beginnenden Karriere als Altenpfleger, da ist er im Nebenberuf jetzt Elvis-Imitator geworden und es steht ihm aber gut, muss ich sagen. Danke. Ja. Danke. Gut, was gibt's noch zu berichten, Rüdi? Ja, was wollte ich denn erzählen? Ich wollte eigentlich dich einladen, dass du hier ein bisschen so das Programm schmeißt. Weil du sonst niemand hattest. Weil ich sonst niemand hatte. Ich bin gestern auf der Heimfahrt von Leipzig, habe ich so mein Telefonbuch durchgeguckt und habe halt gesehen, der Tarek, den wollte ich auch noch wieder einladen. Bevor er nämlich wieder das Land verlässt, du bist nämlich hier nur Wahlkölner für kurze Zeit gewesen. Genau, richtig. Und jetzt, wo ich hier 2-3 Monate in der Reha war, bin ich wieder bereit für meine Rückkehr nach Syrien. Um dort den Kampf für eine gerechte Sache fortzusetzen. Aber an der Seite der Kurden, um die ganzen Taliban umzubringen. Nee, Taliban gibt's ja gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie die anderen Turbanträger heißen. Auf jeden Fall wirst du dann bei den Peschmerga, wirst du dann deinen Job erfüllen. Kannst du so Videos drehen für die? Die Peschmerga? Nee, aber hallo, die Kurden, das sind ja... Die Peschmerga. Die Kurden? Die, ja. Achso, die Peschmerga, genau. Ja. Natürlich, die Peschmerga. Ich war gerade bei den Mujahidin. Nee, aber das sind ja die Bösen. Ja. Ah ja, Alter, die sehen doch alle gleich aus. Eigentlich hast du deine kleine Geschichte ja nur erzählt, damit ich dich frage, Leipzig, gutes Stichwort. Rüdi, was hast du denn da gemacht in Leipzig? Naja, da war ich zusammen mit Supernichts, war ich auf Tour gewesen. In Leipzig, da war ich ja auch mal. Ist das nicht wahnsinnig links, dieses Viertel? Ja, dieses Viertel heißt Konnewitz und mich hat's da echt von Socken gehauen, was da los ist. Ja, aber das ist ja reinrassig links eigentlich. Genau, und wie da sieht von man Sachsen wieder, eigentlich so. Genau, und wie viele Leute wohnen da wohl in Konnewitz? Ich schätze mal 20.000, 30.000. Genau, und was sagt uns das? 30.000 Linke sind nicht in der Lage, 250 Nazis abzuwehren. Also alles wie immer bei der Linken. Während die Nazis kommen und irgendwelchen Leuten die Fresse einschlagen, ist die Linke in hochbrisante Tischfußballturniere verwickelt und hat leider keine Zeit, vor die Tür zu gehen. Das habe ich nicht so feststellen können, nämlich die sind ja ziemlich fleißig unterwegs. Genau, nee, die sind auch die sind richtig hart gesotten da. Ja, ja, ich weiß, ey. Das sind halt alles Ossis. Also ich habe nur so Geschichten erzählt, da wollten irgendwie die Bullen wollten eine Polizeistation in Konnewitz eröffnen und das ging irgendwie nach hinten los. Auf jeden Fall ist die jetzt nicht mehr da. Habe ich nur sagen lassen. Das ist natürlich krass, aber ja. St. Pauli hat ja auch die, Wache im Stadion verhindert. Mhm. Also auch da ist man aktiv. Ja, Sandkasten, Fußballplatz. Genau, und ich erinnere mich noch gern an die eine kleine Geschichte, als ich mit Moses und Matze in Mannheim am Hauptbahnhof ausgestiegen bin, als wir vor irgendeiner APPD-Versammlung kamen in Mannheim und wir zu dritt 15 Hooligans zusammengeschlagen haben, die uns dann in den Zug verfolgt haben. Aber der Schaffner, auch kurdischer Peschmerga-Kämpfer, der hat die Türen zugemacht und hat gesagt, ey, ich rufe in Lu meine Jungs an und wenn die Nazis kommen, dann hauen wir sie da alle weg. Deswegen, da sage ich nur, Bichi Kurdistan. Sehr gut gesagt. Ja, und jetzt ist schon wieder Pause. Nee, ja. Ist das Mischpult kaputt? Nein, uns fällt einfach nichts ein. Oh Gott, der Bildschirmschoner. Wie wäre es denn mit einem Lied? Und dann verhandeln Rüdi und ich nochmal neu, wie das hier läuft. Ja, er hat auch gesagt, er lädt noch ein paar schöne Frauen ein, aber es ist ja auch, ich will ja gar keine schönen Frauen. Ist ja Radio. Ich bin ja verliebt. Oh. Was denn? Schattkombo. Schattkombo. Eine Band, die ich in Leipzig kennenlernen durfte. Eine sehr sympathische Band. Ja, also für mich ist das Leipzig-Thema gefrühstückt jetzt auch. Ja, okay. Aber wir spielen jetzt zum Abschluss zum Thema Leipzig. Spielen wir jetzt die Schattkombo, die hier da auch zusammen mit Supernichts aufgetreten sind. Was für ein Pack! Yeah. Das waren Schatkombo. Ihre und das ist etwas, das ich im Radio niemals sagen würde. Ja. Aber er hat's wirklich gemacht. Drei Alben kann man ja wirklich dann auch umsonst bei Bandcamp runterladen. Für eine Spende. Ich finde, Schatkombo, die klingen für mich wie die schlechteste Platte von Muff Potter. Und jeder weiß, wir sind Muff Potter. Das ist jetzt aber ein Insider. Ja, genau. Ja. Aber da sowieso außer uns beiden keiner zuhört, nehme ich an. Und Hoshi. Und der ist wahrscheinlich auch schon so lange dabei, dass er sogar den Insider kennt. Naja, glaube ich nicht. Hoshi, hast du vielleicht irgendetwas Interessantes anzumerken? Ich kann das mal erzählen mit dem Insider. Ich löse es mal auf. Und zwar habt ihr da gespielt mit eurer Band, oder? War das mit Siebter Längengrad Ost oder es was? Es war ja, also unsere Band hieß Siebter Längengrad Ost, aber diese Geschichte, die Muff Potter Geschichte, die streckt sich ja über viele, viele, viele Abende und sowas. Ja, genau. Auf jeden Fall war der Höhepunkt, war glaube ich, da habe ich ein Interview mit Muff Potter Bus mit Muff Potter geführt, mit dem Nagel. Und wie wär's denn, wenn ich mal ganz kurz... Ihr wart draußen, also erzähl mal meine Version. Und ihr wart halt draußen am Auto und habt am Auto gewackelt und habt gesagt, wir sind die wahren Muff Potter. Genau, weil diese Geschichte, die war nämlich nicht, sie war ein Höhepunkt in dieser Geschichte. Es war eigentlich so, dass wir zu der Zeit bei der ersten Platte alle Muff Potter Fans waren und bei der zweiten auch noch. Und von der dritten Platte, die dann ja so die Böse Onkels Sound Alike Platte war, von der waren wir alle so wahnsinnig enttäuscht, dass wir uns entschieden haben, Muff Potter zu terrorisieren. Mhm. Und das begann dann damit, dass wir ihn auf Konzerte nachgereist sind und immer gesungen haben, wir sind Muff Potter. Und dann haben wir angefangen, uns für Muff Potter auszugeben, bei dir. Das war nämlich, weil du hast uns ja erst interviewt. An diesem Abend oder du hast uns als zweites interviewt und wir haben uns für Muff Potter ausgegeben. Irgendwie so war das. Ja, aber ich habe sehr geschnallt, dass das nicht war, aber. Ich will nur sagen, du warst eigentlich ein Verbündeter in der Muff Potter Verschwörung. Ich habe mit euch ein Interview geführt und habe so getan, als wärt ihr Muff Potter und ihr habt so getan, als wärt ihr Muff Potter und das hat sich dann. Genau, und das ging immer so weiter und so weiter und der Nagel, den ich übrigens jetzt mittlerweile sehr mag und wir haben uns angefreundet, also so nicht angefreundet, aber der Frieden ist begossen und ist. Korrekter Typ und so weiter. Alles altersmilde. Aber du bist nicht in Sicherheit, Nagel. Ich bin Muff Potter. So, und das war dann wirklich ja schon so, in dem Interview gab es ja echt dann schon so Tendenzen, wo sie wirklich so verzweifelt waren und so, dieser Typ, ich hasse den so. Jedes Mal kommt der an und macht so einen Stress. Ja. Ja, okay. Highlights meiner Jugend, ich sehe schon, das haut, selbst Hoshi ist mittlerweile eingeschlafen, nehme ich an. Bestimmt. Rüdi, was mache ich eigentlich in Köln? Warum bin ich eigentlich momentan in Köln? Das ist eine gute Frage, Herr Tarek. Und zwar haben wir schon vor zwei Sendungen haben wir das schon das Thema, ne? Da war schon. Ja, bei der letzten Sendung war ich ja nur Co-Moderator und heute, da wolltest du ja eigentlich bei der ersten Sendung wieder Peaches mal einladen. Also letztes Jahr, da hast du erzählt, dass du hier ein Filmprojekt vorhast. Du willst einen Film drehen, der heißt Front. Genau, Hoshi. Die dritte Platte von Muff Potter war übrigens die Bordsteinkantengeschichten. Ja. Das wichtig zu ergänzen. 100 Kilohertz. Vielleicht war das Lied ja mir gewidmet. Naja, also du hast mich unterbrochen. Also, wie war das? Du hast erzählt von deinem Filmprojekt, dass du einen Film drehen willst in Köln mit einer Filmproduktionsfirma aus Köln und der heißt Front. Ne? Was nochmal, wie was? Was? Heißt ja nicht Front, der Film. Also soll ich Rüdi jetzt einfach das Kabel, das er gerade wieder in Stand gesetzt hat, um den Hals wickeln und ihn dann da unten über dem Flüchtlingscamp abwerfen? Front Volt. Volt. Was ist mit dir los, Alter? Du bist doch total verkalkt. Das ist einfach, können wir vielleicht auf diesem Wege jetzt mal so eine offizielle Partnervermittlung starten, weil der Rüdi, der braucht ganz offensichtlich körperlichen Kontakt, damit es ihm wieder besser geht, ja? Und das Kabel um seinen Hals wird nicht ausreichen. Insofern kann bitte irgendjemand dem Rüdi, damit er wieder Vernunft in die Birne bekommt, Liebe aber geben. Du bist doch voll Kontaktsportler. Eigentlich müsste es doch dein Job sein. Ja, okay, aber hart und trocken magst du ja nicht. Ja, also jetzt nochmal zurück zu deinem Filmprojekt. Ich meinte die Bordsteinkantengeschichten. Ja. Egal, red mal nicht jetzt weiter über das Thema Muff Potter. Reden wir lieber wieder weiter über Front. Über Front, der Film, der eigentlich Volt heißt. Ah ja, vier Buchstaben, das hat auch gepasst. Front hat fünf Buchstaben. Stimmt. Rüdi, Sie sind entlassen. Komm, wir machen jetzt mal, pass auf, wir machen es jetzt mal anders, okay? Ja. Nee, wirklich, weil das okay. Es sind erst 15 Minuten vorbei und wir kommen jetzt schon ins Schwimmen, okay? Okay. Also, wir machen jetzt mal Rollentausch. Ja. Du bist Tarek. Oh nee. Ich bin Rüdi. Ich weiß noch nichts, was du erzählen willst. Ja, und du weißt aber, da du offensichtlich auch nicht weißt, was du fragen willst, ja, kann dir eigentlich, du fällst weich, würde ich sagen. Ja, ja, okay. So. Machen wir das mal so rum. Ich könnte dich einfach so mal fragen. Nee, ich bin ja jetzt Rüdi. Ach so, ja, okay. Du kannst gar nichts fragen, du wirst jetzt mal gefragt. Ja, okay. Tarek, wie schaffst du es eigentlich, so gut auszusehen? Nein. Also, Tarek, du bist ja ganz eindeutig klüger, eloquenter und auch stärker als ich. Und jünger. Wie machst du das eigentlich? Und jünger. Und jünger bin ich auch noch. Das liegt halt einfach daran, weil ich die guten Gene habe. Oder vielleicht daran, dass du nicht Raucher bist, Tarek? Ja, vielleicht. Also, jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem Filmprojekt. Ich glaube, das klappt nicht. Ich habe gehört, du hättest einen riesigen Penis, Tarek. Ja. Stimmt das? Es wird, ja. Ja, komm. Okay, komm. Ja. Machen wir wieder normal. Machen wir wieder normal. Also, ja, bitte. Mich interessiert es jetzt wirklich, also weil das Filmprojekt ist abgeschlossen und eigentlich ist alles in trockenen Tüchern. Jetzt muss der Film nur noch geschnitten werden, ja? Genau. Und da bist du jetzt gerade dabei. Und was für einen Film gibt es? Gibt es einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Kino und einem Fernsehfilm? Verstehe ich gar nicht ganz. Okay, Rüdi, du hast mich jetzt auf jeden Fall so weit, dass ich einfach meine Geschichte... Ist es eigentlich besser, wenn man einen Fernsehfilm macht, weil dann sehen es viel mehr Leute und der läuft dann einfach im Fernsehen, als in irgendwelchen komischen Programmkinos irgendwie in irgendwelchen Dörfern? Wie war jetzt nochmal die Frage, bitte? Also es waren ja jetzt ungefähr 4 verschiedene Fragen. Ja, machst du jetzt einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm? Dieses hier ist ein Kinofilm. Ja. Eine internationale Koproduktion, der nicht nur in den deutschen, sondern auch in den französischen Kinos und allen französischsprachigen Staaten, also in Kürze alle Staaten, ja, weil... Die Leute aus Algerien, die kommen ja. Also es ist ein Kinofilm. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, gedreht ist er jetzt, also abgedreht, schon seit Mitte Dezember. Dann gab es kurz Weihnachtsferien. Und dann begann die mühevolle Arbeit des Schnitts. Und in dem befinde ich mich jetzt gerade. Es gibt eine Cutterin, mit der ich das zusammen mache. In den Räumlichkeiten der Produktionsfirma. Das heißt, ich befinde mich in einer Nordkorea-ähnlichen Situation ständiger Überwachung, in einem Büroalltag voller Weißbrot und dem Gluckern einer Kaffeemaschine. Das Highlight allerdings, in dieser Büroküche gibt es einen Milchschäumer. Das ist der absolute Wahnsinn. Ein Gerät, wo sich die Milch so lang dreht, bis sie keine Milch mehr ist, sondern Schaum. Wahnsinn. Ja, ist es so, kommst du morgens so um 9 Uhr zur Arbeit und dann 17 Uhr fertig oder wie? Das hängt immer so ein bisschen, ich bin ja trotzdem der Chef. Ja. Nein, also es ist schon so, dass ich jeden Tag dort bin und mir alles angucke und jetzt wirklich so die sogenannten Muster, das ist das Rohmaterial, quasi in- und auswendig kenne von diesem Film und dann bespreche ich mit der Cutterin, wie wir das montieren und dann setzt sie das um und dann sprechen wir wieder drüber und so geht es, glaube ich, bis ans Ende meines Lebens und der Film wird niemals fertig werden. Nein, aber es ist so, dass man echt, man muss sagen, du weißt ja, ich habe ja schon 2 Filme gemacht, wenn man so will, eigentlich ja viel mehr mit Bonobo und so Gedöns, aber das, was man gedreht hat oder das, was im Buch stand, entspricht nicht dem, was man dreht und das, was man dann hinterher zum Film zusammenmontiert, entspricht nicht dem, was man gedreht hat. Also so, es ist wirklich, der Film erfindet sich quasi im Schnitt noch einmal völlig neu. Aber das ist, glaube ich, nur speziell bei deinen Filmen, oder? Das ist absolut falsch. Ist es nicht Wirklichkeit so, dass Profis das so machen, dass sie am Anfang schon wissen, wie der Film endet? Naja. Und wie der Film irgendwie, wie viele Minuten der hat, also ob das jetzt ein 2-Stunden-Werk wird oder nur 90 Minuten? Also ich sag mal, es gibt bestimmt Leute, bei denen das weniger gilt als bei mir, aber es ist ja trotzdem so, das Material, also das ist ja, wie es dann aussieht und wie das wirkt und sowas, das ist ja trotzdem nie zu, in der Phase, wo es nur ein Drehbuch gibt, das ist ja nie zu 100% festlegbar. Also wenn du jetzt ein Notenblatt hast und dann ein Lied auf dem Klavier spielst, dann kannst du trotzdem, wenn es eine perfekte Harmonie ist, weißt du ja nicht 100%, wie sie klingt in deiner Wahrnehmung. So. Also es ist trotzdem, es kommen einfach so viele Faktoren dazu. Wie hat der Schauspieler das gespielt? Wie hat der Kameramann das gedreht? Wie hat der Regisseur das inszeniert? Und wie hat die Kostümbildnerin das Hemd gebügelt? Ja, also was weiß ich was. Ist ja auch scheißegal. Und dann, wie viele Fehler sind auf dem Weg noch passiert und wie viele Dinge sind unerwartet entstanden, die die Idee bereichern. So, also du siehst schon, es kann sich viel verändern. Und bei mir ist es ja, wie du mit kleinem, mit einem Seitenhieb, der mir sehr wohl aufgefallen ist, gesagt hast, da ist es schon natürlich ein bisschen mehr. Zum Beispiel, in diesem Film ist es so, Volt, der Name der Hauptfigur, der gespielt von Benno Fürmann übrigens, der ist Polizist in Deutschland einer nahen Zukunft. Eine uns noch nahe Dystopie, in der die Flüchtlinge, vor denen sie jetzt alle so große Angst haben, tatsächlich in Transitzonen verbannt wurden in unserer Zeit und aber in 10 Jahren immer noch dort leben, mehr oder weniger organisiert sind und von einer starken Exekutiven auf Abstand. Ein bisschen wie Klapperschlange. Aber viel, viel näher bei uns. Also die Bullen und so, das sind nicht alle so Roboter, die gleich schießen oder irgendwas, sondern das ist schon noch die Polizei. Ja. Und es ist eigentlich, man sieht unsere Welt noch darin. Es ist nicht so sehr Science-Fiction, ja. Aber es spielt ja in der heutigen Zeit wahrscheinlich, oder? In einer nahen Zukunft. Ja, aber die Leute haben da trotzdem die Klamotten an von heute. Sie sind nicht alles so wie bei modern oder durchgestylt jetzt also auf Zukunft, oder? Nee, ein bisschen schon, aber ja. Nicht, man kann ja die Zukunft so erzählen, dass man entweder fliegende Autos, Orgasmodrom und iPhone 12 oder man kann einfach Dinge, die eindeutige Identifikation unserer Zeit sind oder Wiedererkennungsmerkmale unserer Zeit, weglassen. Und, also irgendwelche iPhones oder sowas? Zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel, alle Autos in Volt haben keine Nummernschilder, die man sieht zum Beispiel. Ja. Es gibt keine, der Film spielt niemals in irgendeiner Stadt oder in einer Straße, die durch eine Stadt führt, sondern es gibt nur die Leute, die Wohlhabenden und die Bullen, weil die Bullen quasi sich, die leben in Gated Communities, die Bullen nur, weil sie sich durch die harte Arbeit an der Front wie SA-Männer ihren Platz in dieser Gated Community verdient haben. Und die Flüchtlinge und das ganze Gesocks, das lebt halt in den Transitzonen, von den Bullen nur despektierlich die Transits genannt. Und dazwischen ist es in Volt nur so eine Art Industriebrache, eine innerdeutsche Tundra, wie ich immer noch gerne sage, mit wo man die Menschen nur wahrnimmt über über die rauchenden Schlote von irgendwelchen Industriekolossen. So. Und das heißt, wenn man keine Stadt sieht, keinen Fernseher, keinen nichts so und sich entscheidet, zum Beispiel, es gab doch mal eine Handy-Generation, Slider-Handys, nicht die man aufgeklappt hat, sondern die man so hochgeschoben hat. Die haben sich irgendwie nicht durchgesetzt und in Volt gibt es zum Beispiel nur die. Ah ja. So. Und alle Leute haben so coole Klamotten an wie ich, zum Beispiel sind Freunde von supergeilen Marken wie Alpha oder G-Star und sehen einfach aus so wie ein Prolet aus den 90er Jahren. Lass mich raten, die haben den Film finanziert. Nee, was anderes. Ihr habt es ja auch im Winter gedreht. Also auch diese Kälte von dem Winter kam wahrscheinlich mein auch Leben drüber. Ist ein einziger Winter. Ja. Also der Kölner Winter, ich bin ja ursprünglich Saarländer, wie du weißt. Mhm. Dann war es seit ein paar Jahren Wahlheimat Hamburger und jetzt momentan Exil im Kölner Exil sozusagen. Ja. Und danach, was jetzt nach diesem Kölner Exil passiert, bleibt ungewiss. Und in Hamburg, da sind die Winter kalt. Ich habe ja in Hamburg so ein bisschen an der Disco-Tür mich verdingt und da ist es wirklich so, da friert den Leuten der Schaum auf dem Bier. Also, das ist eine ganz andere Welt. Ja, brauchst keine Angst zu haben, wenn ich mit dem Mikro wage. Man hört mich auch, wenn ich so spreche. Ja. Okay, also. Ja. Genau, und hier, der Kölner Winter ist ein Witz. Ja, mild und mediterran fast, würde ich sagen. Aber trotzdem haben sich die Schauspieler und die Schauspielerinnen den Arsch abgefroren. Ja, klar, auf jeden Fall. Gebibbert und geschlottert haben sie. Ja. Aber das war ja gut, weil also erstmal ist es für die Kulisse war es natürlich gut, laubfreie Bäume, eine verdorrte Umgebung, Kälte, man sieht den Atem und so, also das war schon alles gut, so, es ist auf jeden Fall eine, also ich meine wirklich so, wenn du, das war trotzdem immer noch ein verhältnismäßig kleiner Film, bla bla bla, aber bei allem, was ich bisher gemacht habe, ist es auf jeden Fall eine große, große, große Steigerung, also eine Quantensprungsteigerung so und das weil das Team halt wahrscheinlich auch professioneller war. Ich kann mich nur dran erinnern an den Chaos-Tage-Film, nee, nicht den Chaos-Tage-Film, an den, der nachkam, der Film Millerntor, Ging gerade. Ey, kann irgendjemand dem Rüdi seine Medikamente bringen, bitte? Oh Mann, weiß ich doch alles auswendig, oder wie? Was ist mit dir los, Alter? Überfordert dich das so, diese lächerliche Ausbildung zum Altenpfleger, oder was? Der Film mit Mario Adorf und was ist Mario Adolf. Ja, und genau. Ja, da waren ja ziemlich viele Leute aus der Szene involviert, die eigentlich so das nicht beruflich machen. Nee, bei Gegengerade, das waren schon alles Profis dann. Also mehr als bei Chaos-Tage auf jeden Fall. Ja, trotzdem hast du deine Leute irgendwie dann noch mit reingeschleust für irgendwelche Jobs, oder? Ach so, ja klar, ja, natürlich. Aber ja. Hier zum Beispiel die Kampfszenen-Komparsen, ja. Ja, waren ja bei Chaos-Tage alles echte Punker. Übrigens, warst du bei der Chaos-Tage-Endschlacht eigentlich auch dabei? Nein, nein. War trotzdem immer noch der monumentalste Dreh, den ich bisher gemacht habe. Ja. Ja, ich meine Stanley Kubrick. Was war das Regiedebüt von Stanley Kubrick? Fragst du mich sowas? Also nee, warte mal, das Regiedebüt, das war irgend so ein komischer Kriegsfilm mit Kirk Douglas, den keiner kennt, aber der zweite, ja. Also war sowas ganz Kleines, aber das eigentliche Regiedebüt von Stanley Kubrick. Jetzt wird's spannend, wenn du das errätst, dann kriegst du noch einen Kasten Bier. Aber nicht dir vom Hoshi sagen lassen. Wenn du das errätst, dann kriegst du wirklich noch einen Kasten Bier. Rat mal. Ich gebe dir noch einen Tipp, also, dann kriegst du nur noch ein Sixpack-Bier, Monumentalfilm. Ich kriege ja nicht mal drei Filme von dem zusammen. Ich weiß, Spartacus. Clockwork Orange hat er ja Spartacus, auch gedreht, ne? Spartacus. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Stanley Kubrick hat Spartacus gedreht. Das war dieser Sandalenfilm da, oder was? Oh, Rüdi. Also echt. Keine Ahnung. Wirklich so. Hier komme ich nicht mehr her. naja, wie auch immer. Aber es ging ja eigentlich um die... Um die Leute, die ich so mit reingeschleust habe. Ja. Bei Chaos-Tage, das waren ja alles so... Die Punker, die, wo wir sowieso ja fest so gut vernetzt und verankert waren, weil wir selber alle Punker sind halt. Und dann gingen gerade die Fußballleute. Aber auch bei Volt, jetzt war es so, dass für die Schlachtenszenen, es gab natürlich engagierte Komparsen und so, aber 40 von meinen Jungs sind aus Hamburg angereist und haben da die Wurz geschlachtet. Also insofern ist immer dasselbe System einfach. Die Leute... Freunde müssen immer den Platz finden. Die waren dann als Bullen verkleidet und haben dann irgendwie auf Transits eingeschlagen oder wie? Teils. Ja. Ja, genau. Aber gut. Ja, und wann kommt der Film raus? Wann kann man den Film sehen? Also, das ist jetzt ein bisschen davon abhängig, wie sehr, wie lange der Schnitt noch dauert. Ich nehme an, dass wir jetzt irgendwann im Frühjahr fertig sind. Im späten Frühjahr. Und dann gibt es ja so Filmfestivals. Also ich versuche da natürlich mit dem Film, jetzt waren ja vor 3 Tagen, war gerade die Oscar-Verleihung. Ja. Hast du gemerkt? Ja. Ja, ja, hat's gemerkt. Aus dem Grund habe ich dich ja eingeladen, ne? Zum Thema Oscar-Verleihung und so. Nee, aber du bist ja auch Max-Ophüls-Preis, ne? Hast du ja auch schon halber verdient gehabt, ne? Zuschauerpreis. Soll man da ganz drauf reagieren hier? Was denn hier? Was schreibt er denn? Tarek, du hast mit einiger Schauspielerprominenz zusammengearbeitet. Gab es für dich, mal meinen Bildschirm schon, gab es für dich irgendwelche überraschenden, positiven oder negativen Überraschungen? Die Frage, die habe ich sowieso schon ignoriert. Aber, aber das nächste, die Unverschämtheit, dass er mich verbessert hat und gesagt hat, vor Spartacus gab es noch 4 andere Filme. War denn da einer dieser Kubrick-Filme, einer, auch den man kennt, oder? Soll ich da mal draufdrücken? Ja, kann man den Hoshi eigentlich auch entlassen, oder? Wieso? Wikipedia hat ja immer recht. Das Internet hat immer recht. Ey, klar, es geht aber nicht darum, dass er recht hat, sondern dass ich hier der Gast bin. Ja. Und keine Widerworte. Genau, ja, so ist es. Also, nee, Hoshi ist ja auf meiner Seite. Der muss mich hier ein bisschen beschützen. Ich denke, dass der Hoshi einfach gar nicht existiert, sondern das sind irgendwelche Sachen, die du fortgetippt hast. Ja, die du mit deinen Füßen, ja. Mit deinem Fußpedal. Ja. Da unten eintippst du, klar. Hey, wenn man einsam ist und genug Zeit hat, dann ist alles möglich. Ja, ja. Und irgendwann, jetzt Rüdi hat mir erzählt, dass er die meiste Zeit, also wir haben ja vorhin über die Flüchtlinge geredet, dass er die meiste Zeit damit verbringt, hier vom Fenster aus seinem gemütlichen Apartment im 27. Stock eines Hochhauses in die Duschkabinen reinzugucken, wie die Eritrea-Frauen, von Folter irgendwelche Blutstriemen auf dem Rücken haben, wie die sich nackig duschen. Aber das ist leider nicht aufgegangen, weil Muslime, die duschen ja angezogen. Und dann ist er dazu übergegangen, mit einem umgebauten Tintenkiller die Flüchtlinge mit Papierkügelchen zu bespucken. Ja. Aber auch das war irgendwann nicht mehr, hat ihn nicht mehr erfüllt und deswegen hat er angefangen, Fußtastatur zu üben. Ja, irgendwann verkaufe ich dir die Filmrechte dafür. Ja klar, aber ich kann es ja leicht verändern. Und dann bist du halt dann hast du halt in der Filmversion keinen Alzheimer. So, jetzt lass uns doch mal kurz gucken, mhm, bei Wikipedia, bitte. Sollen wir wirklich gucken bei Wikipedia? Ja, nee, ich will das gerne wissen. Nee, also während der Sendung dann bei sag Wikipedia... Du doch mal, dann sag du doch mal, Hoshi, welchen, nee, bekannten, nee, Film ja drauf, hat er, nein, welchen schon bekannten Film hat er denn gedreht davor? Ja. Einer von den... Mhm. Einer von seinen Werken halt, wofür er bekannt ist. So, warte mal. Wie gesagt, alter langsamer Computer... RAM ist schon komplett voll. Wege zum Ruhm, das war ja der, den ich eigentlich meinte. Der ist ja auch mit Kirk Douglas. Wege zum Ruhm. Rüdi, dass du gar nichts weißt, das ist ja wohl klar. Ja, was soll ich denn das wissen, Alter? Wann warst du, gehst du ab und zu mal ins Kino? Nö. Weil vorhin hast du noch gesagt, Kinofilm wäre ja viel besser. Nee, habe ich nicht gesagt. Fernsehfilm ist viel besser. Aber der Kinofilm, der kommt ja dann später auch im Fernsehen. So, was hat er denn gedreht hier? Was gucken wir mal hier? Spielfilme, da, ne? Fear and Desire. Ja, 53. Aber das zählt doch alles nicht, der ganze Scheiß. Warum? Das sind Kurzfilme. Das sind richtige Filme, ne? Ja, aber guck mal, der hat Spartacus gedreht. Der Tiger von New York. Das krasseste vor allen Dingen ist, guck mal, der ist 1960. Wege zum Ruhm. Und jetzt Spartacus erst irgendwie an fünfter Stelle. Ja, das zu dem Thema. Rüdi, jetzt pass mal auf, okay? Ja. Etwas dagegen. 1960 hat er Spartacus gedreht. Jetzt gehen wir nach oben. Nee, nach oben. Scroll mal hoch. Ja, ja. Wie alt er ist, ob er das als Schulbub gemacht hat mit oder 32 was? Jahren, Alter, hat er Spartacus gedreht. Ja. So. Wie alt bist du jetzt inzwischen? 34. Bei mir läuft nix. Also, insofern, das ist ja so einfach eine Mischung aus Neid und Anerkennung und halt irgendwie muss die Sendezeit ja vorgehen. Hören wir doch nochmal ein Lied, ja? Sollen wir wirklich machen? Also, ich finde es echt immer schön hier, aber wir haben schon bessere Sendungen gemacht als heute. Ja, nee, glaube ich nicht. Die neueste Sendung ist immer die beste. Jetzt willst du einfach nur deine scheiß Sendung retten hier. Aber Leute, ihr könnt abschalten, es kommt nichts mehr. Besser wird's nicht. So, sollen wir auf Bewährung spielen? Die machen wir hier gerade so, sind auf der Überholspur unterwegs. Ich würde ja gerne jetzt Cambodia hören von Kim Wilde. Nee, so Kim Wilde. Hallo, sind wir hier ein Oldie-Sender oder was? Ich war mal, wenn ich mir dich so angucke, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Du bist ja der aussieht wie Traffi Deutscher. Von der nagelneuen Platte Nachtschatten. Die sind sie jetzt gerade auf Tour unterwegs und das Lied heißt Kein Grau. Okay, während wir uns kurz umbringen. Doch lebe stets im Hier und Jetzt, obwohl ich gerne vieles anders hätte, trag ich no retreat, no regrets. Auch wenn ich nichts zu sagen habe, red ich einfach weiter. Selbstüberschätzung und Unsicherheit sind meine ständigen Begleiter. Ich kenn kein Grau, nur Schwarz oder Weiß. Liebe. Den ganzen verdammten Kuchen, mir reicht kein kleines Stück. Denn selbst wenn's anders ginge, geht's nur nach vorne, nicht zurück. Brauche stets volle Kontrolle, ich geb nichts aus der Hand. Und wenn es hart auf hart kommt, fahr ich es selbst gegen die Wand. Ich kenn kein Grau, nur Schwarz oder Weiß. Liebe und Hass, kalt oder das waren auch Bewährungen hier, immer noch zu Gast, der Tarek. Ich muss mich nochmal beschweren, dass es früher, da gab es immer was zu essen, wenn man beim Rüdi gekommen ist. Da gab es dann, ich meine, das war schon so eine. Ich habe noch ein paar Nüsschen. Hol mal ein paar Nüsschen. Hol ich mal ein paar Nüsschen. Hol mal ein paar Nüsschen, während ich ein Lied singe. Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen, doch hatte er kein Geld. Das Mädchen muss sterben. Und wer war schuld daran? Der kleine Matrose in seinem Liebeswahn. Hier sind Paranüsse. Ja? Nicht die billigen Erdnüsse, sondern die teuren Paranüsse. Nee, Cashew. Ist es Paranuss? Cashew. Ich weiß weder, was Paranuss ist. Cashews weiß ich, das sind die gebogenen. Das wäre wieder was für ein Hoshi. Ja, die sind ja gebogen hier. Oh, Hoshi, was Hoshi, ist eine Paranuss? Sind Cashew-Nüsse und Paranüsse das gleiche? Und warum heißt die Paranuss überhaupt Paranuss? Vielleicht wegen der Paranoia, die man davon kriegt? Oh ja, ich merke schon. ich wollte aber noch was anderes sagen. Warte. Ja. Verdammt. Das Bier ist alle. Nee, das war nämlich wirklich irgendwas wahnsinnig Interessantes. Genau. Ja. Bei den Nüssen, es gibt auch manchmal so Lebensmittel, wo draufsteht, kann Spuren von Nuss enthalten, wie zum Beispiel für die Allergiker. Ja, also zum Beispiel in einem Joghurt. In einem Erdbeerjoghurt steht ja manchmal drauf, kann Spuren von Nuss enthalten, weil, was weiß ich warum, ich meine, Erdbeergeschmack wird ja sowieso irgendwie aus Baumrinde gemacht und so, das ist ja alles so ganz komisch, ja? Ja. So, oder aus irgendeinem, du weißt schon, was ich meine, oder? Oder aus Erdnüssen. Und jetzt habe ich aber gerade, ich bin ja, wie du weißt, Vegetarier, auch wie du. Mhm. Du bist ja schon ganz lange, schon immer Vegetarier eigentlich. Ja, bevor es Vegetarier gab eigentlich. Bevor es Vegetarier gab, genau. Ja. Und da habe ich mir so grüne Tagliatelle gekauft, beziehungsweise, also diese grünen Tagliatelle, da stand hinten drauf, die waren halt irgendwie so Biomist, und da stand hinten drauf, kann Spuren von Weichtieren enthalten. So wie ganz Spuren von Nuss enthalten. Und Weichtier, wie man weiß, das ist ja die... Du hast irgendwie, macht das jetzt hier gerade komische Geräusche. Ich glaube, du drückst das mit deinen kräftigen Händen, zerdrückst du das Mikrofon. Das macht du, das ist die Nervosität. Ich presse halt einfach, weißt du? Ich presse. Hallo, Niki Thanks. So, war eine kleine Großbotschaft. Lügenpresse. Ey, das war der erste gute Gag in 10 Jahren Pogo-Radio. Das muss man sich mal merken. Das nur, weil du die Heute-Show geguckt hast. Aber genau. Und die Weichtiere, das sind ja, das ist die Weinbergschnecke zum Beispiel. Also da kann sein, dass in dieser scheiß Tagliatelle, so eine Tagliatelle-Rolle für 3,49 Euro, dass sie es halt nicht geschafft haben, den Albaner, der sie halt macht, dass der halt vom scheiß Spinat die Schnecken runterpult. Und deswegen muss ich als Vegetarier vielleicht noch so eine pürierte Schnecke mitessen. Und das kann ja wohl eigentlich nicht sein. Also kann ich alle Flüchtlinge, die jetzt zuhören, nur ermutigen, nehmt euch Stöcke, wickelt vorne ein Tuch darum, tränkt es in Alkohol, zündet es an und brennt alle Rewe-Märkte in Köln nieder. Gut, darauf Musik, würde ich sagen. Hans-Dieter X, eine Band aus Darmstadt, auch nagelneues Album mit dem Lied Mittelstand. Deutschland. Was lässt dich morgens aufstehen? Wieso bist du auch in der Nacht hellwach? Was ist es, das dich vorantreibt? Es ist etwas, um das uns die ganze Welt beneidet. Es ist etwas Einzigartiges. Es ist der deutsche Mittelstand. Dieter X, eine Band, die man sich merken sollte. Ja, der Hoshi war ganz fleißig und hat hier mal das ganze Rätsel enträtselt. Interessant ist der Paranuss-Effekt. Wenn man eine Paranüsse sind verboten. So habe ich das jetzt mal etwas vereinfacht. Ja. Und wenn man aber trotzdem irgendwie an ein Döschen mit Paranüssen gekommen ist, dann muss man es schütteln. Und dann sind die größten oben. Und wenn man die allergrößte von allen Paranüssen isst, dann stirbt man. Das, oder wenn man lieb ist, dann stirbt der, dem man es am meisten wünscht. Ja, auf jeden Fall essen wir hier Cashewnüsse. Die heißen jetzt wahrscheinlich so, weil Paranüsse verboten sind, sind aber... In Wahrheit sind es Paranüsse. Ich merke schon, dass ich so langsam, dass so langsam zu Ende geht. Ja, langsam kommen die Kleinen, ne? Ja. Das ist furchtbar, weil so sieht das im Schnitt auch aus. Da wird man einfach immer nur dicker. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, ne? Ja, mit dem Milchaufschäumer und so. Ja, klar. Ja. Ist wieder so langweilig, was ich da wieder gedreht habe. Also ich denke mal, das ist doch das Ätzende von überhaupt, in so einem Film irgendwie die ganze Zeit immer eine Szene nach der anderen wieder tausendmal zu sehen, oder? Hast du überhaupt noch einen Blick für das Ganze? Ja, es ist das Ätzendste. Nein, ich habe keinen Blick mehr. Nett, dass du mich daran erinnerst. Willkommen in meinem Leben. Nein, also es geht. Es ist so, vorhin, ich muss sagen, das natürlich so, man ist ja selbst auch immer so sein größter Kritiker, zumindest wenn man es irgendwie versucht, so im Rahmen seiner Möglichkeiten cool zu machen. Und es ist zwar ein bisschen, weil es so zäh und langsam geht, im Vergleich zum Drehen, da ist es ja so, dass es einfach so krass körperlich, so ein anstrengender Prozess ist für den Kopf und den Körper, aber es gibt immer die körperliche Entladung, weil man immer da am Set ist und die ganze Zeit rumlaufen muss und agieren und hier muss ich die ganze Konzentration und die Fitness quasi nur in geistiger Entladung bündeln. Ja. So, das heißt, man muss viel bumsen oder ziemlich oft am Wochenende in seiner Freizeit Leute zusammenschlagen. Zumindest, wenn man ich ist. Und ist es eigentlich normal, dass ein Regisseur auch beim Schnitt dabei ist? Ja, ja. Das ist gang und gäbe. Ja. Also bei den anderen Filmen habe ich das ja nicht so intensiv so gemacht, sondern da bin ich dann halt nur immer wieder aufgetaucht. Und das dann dazu geführt hat natürlich, dass die Arbeitskraft, und du weißt ja, bei mir sind alle Arbeitskräfte arbeiten unentgeltlich, dass der halt natürlich nichts gemacht hat oder fast nichts, bis ich dann immer aufgetaucht bin. So. Wobei es war auch ein guter Kerl. Ja. So. Das ist eigentlich, du weißt ja auch, dass der Tatort immer mehr einen Bach runtergeht, ne? Wird immer schlechter ganz, ganz alles. Ganz peinlich. Ja, wird immer schlimmer und schrecklicher und alles. Wenn jetzt irgendwie jemand zu dir guckst kommen würde. Guckst du Tatort eigentlich im Fernsehen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt, in den letzten habe ich geschaut. Ne? Am Sonntag? Ja, am Sonntag. Da war ich irgendwie Katastrophe, total am Arsch. Oder? Ja, Katastrophe. Diese Bonnie und Clyde-Geschichte. Ja, ja. Und auf Spiegel Online wird es ja immer noch besprochen. Und dieser Depp, der Christian Buß, ja, der hat es so wahnsinnig toll besprochen und dann noch so die großen die Anti-Helden der Filmgeschichte von Bonnie und Clyde über Mickey und Mallory Knox von Natural Born Killers und so. Ja. Und der hat auch überhaupt keine Ahnung. Das ist so ein dummer Kommunikationswissenschaftsstudent halt. Also was weiß ich, was für einer ist, aber so, das war so peinlich und das war ja hier in Köln. Ja, der wird auch deinen Film besprechen, ne? Du. Ja, bei Spiegel Online. Ich sag nur, hart und trocken. Ja. Ja, wenn jetzt die ARD zu dir kommen würde, würde ich sagen, bei den Paranüssen. Ja, wenn jetzt die ARD zu dir kommen würde und würde sagen, ey, Herr Eliel, wollen Sie nicht bei uns irgendwie mal einen Tatort drehen? So wie zum Beispiel die Zwillinge da, diese Dominik Schetting. Ja, kennst du noch? Ja, genau. Also erstmal sind das der Dominik und der Benjamin Reding, ja. Die ja bei uns allen bekannt geworden sind durch ihren Film Oi Warning und dann irgendwann nachgelegt haben mit Für den unbekannten Hund, ein Film, der über die wandernden Zimmermänner. Und die haben auch einen Tatort gemacht, der hieß Fette Hunde. Oder Kalte Krieger? Fette Hunde, Fette Krieger, Kalte Krieger, irgendwas. Ja. Mit diesen zwei Worten. Es war auf jeden Fall, glaube ich, in Ludwigshafen. Ich glaube, es war Fette Krieger. Ja, Ludwigshafener Tatort war das. Mhm. Ging es natürlich auch wieder um die schwulen Thematik und so, ne? Weil die sind ja beide schwul. Ja, und sind Brüder. Und Zwillingsbrüder deswegen sogar. Deswegen kann man sagen, es ist ein genetisches Leiden. Und meine erste Frage, als ich sie getroffen habe, war, habt ihr selber schon miteinander Sex gehabt? Aber das fanden die dann ein bisschen obskur. Du bist auf jeden Fall in Köln für deine homophoben Witze. Du hast die falsche Lobby hier. Nee, ich war einfach nur neugierig. Ja, ist schon klar. Ja, muss ja irgendwann kommt man ja mal drauf, ne, dass man irgendwie seine Sexualität entdeckt. Genau, aber es ist trotzdem, naja gut, egal. Aber nur weil du sagst so, ja, aber bei den Reding-Brüdern, die mag ich eigentlich auch. Ich habe ab und zu mit dem einen habe ich immer E-Mails geschrieben und der hat mich so bei so Entscheidungen ging gerade und so, habe ich mich von dem ab und zu beraten lassen tatsächlich. Und siehst ja, es ist ein absoluter Hit geworden. Und Der hat mich ja zu der Rolle nicht, in I Warning, zu dieser Hauptrolle, hat er mich ja gecastet. Kam natürlich keine Antwort mehr zurück. Ne? Ja, aber nicht der böse große Skinhead, sondern nee. Du warst der kleine. Nee, dieser Schwabe. Die wollten einen Schwaben und haben halt nicht kapiert, Die haben halt nicht kapiert, dass das nicht dasselbe ist. Wie? Nee, du bist doch kein Schwabe. Nein, aber die für Hamburger bin ich ein Schwabe. Ja, genau. Weil die das nicht schnallen. Hamburger bist du im Zweifel ein Bayer. Ja, irgendwas halt, ne? Genau. Bist halt aus und da haben die halt einen gesucht, der irgendwie so ein bisschen Punkrock-mäßig ist und irgendwie Dialekt hat. Interessant ist. Aber es hat nicht gereicht, weil ich bin natürlich schauspielerisch total Minus. Genau. Dazu kann ich aber auch erzählen, dass der es dann letzten Endes geworden ist, ja. Der den Koma gespielt hat, den fiesen Skinhead. Ja. Das ist der Simon Görz. Mhm. Das ist so ein Hamburger Stadtindianer. Der fährt immer mit seinem Fahrrad durch die Gegend und wohnt in so einem, im Schanzenviertel, in so einer Kellerbude, so eine Art Besetzer, ich weiß es nicht genau, und sammelt irgendwelchen Mist ein. Ist auf jeden Fall so ein richtiger Großstadtindianer. Mhm. Und der hat entgegengerade einen Zivibullen gespielt. Also den gibt's immer noch und der kann's auch nicht besser als du. Okay. Was wollte man jetzt noch sagen? Ja genau, wenn jetzt die AD kommt und fragt dich jetzt irgendwie, wie sieht's aus? Dieser Spiegel hier, der verzerrt doch die Perspektive. Ja, nee, das kann nicht sein. Der Spiegel, der die Perspektive verzerrt, sowas gibt's doch gar nicht. Wie sieht's denn aus mit Tatort? Wenn jetzt die AD kommen würde und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Wir wollen den Tatort ein bisschen jünger, crazier und frischer machen. Haben wir versucht, hat nicht funktioniert. Jetzt wollen wir halt jemanden, der halt so ein bisschen da ein bisschen mehr Schwung reinbringt. Also das Ding ist ja, es kann ja nur noch, es muss ja quasi jeden Tag eigentlich soweit sein, dass die ARD auftaucht. Ja. Ich gucke schon mehrmals täglich E-Mails, auch im Spam-Ordner. Aber da ist nichts. Ja. Da ist nichts. Also, Herr Elial, wie du ja fälschlicherweise gesagt hast, niemand fragt mich. Wenn sie aber fragen würden, dann würde ich ihnen mal erzählen. Dass, nee, also klar, ey, Ich würde es gut machen, ja. Ich würde alles geben und ich würde mich auch benehmen. Und ja, es gibt 20.000 Euro, ne? Ich würde auch einen Schlafsack mitbringen. Rotat oder für einen Regisseur, habe ich mir sagen lassen. Oh, das ist doch alles Blödsinn. Das hat dir deine Freundin, die dich verlassen hat, erzählt. Ja, genau. Ja, weil sie jetzt gerade mit die 20.000 Euro mit dem Tatort-Regisseur irgendwo verprasst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, ne? Aber so ist das Leben. Also das Ding ist, dass ja... Jeder Tatort. Komm, gib mir auch noch was von den Paranissen hier. Ja. Jeder Tatort versucht ja jetzt so super innovativ und crazy und ganz besonders zu sein und dann Film noir oder wie diese komische Bonnie und Clyde Geschichte. Oh, was weiß ich was. Ich fand das eigentlich geil. Ich finde so dieses komische Sonntags-Tatort-Phänomen. Das ist schwachsinnig, aber ich fand's ja geil. Als der Tatort einfach noch ein oder zwei Bullen waren, die einfach den Leuten auf die Eier gehen. Am Anfang sieht man halt eine Leiche, man weiß nicht, wer es war. Dann gehen 90 Minuten lang zwei Bullen, machen das, was Bullen so machen, nämlich einfach Leuten auf die Eier gehen und sie in die Enge treiben. Und denn wir hassen die Polizei. Und am Ende finden sie es raus und das Gute siegt. Aber jetzt ist es ja ganz anders. Jetzt sieht man ja den Mord und dann der Täter hat aber Gründe und blibberdiblabberdiblub. Mhm. Und es ist einfach nur Scheiße, weil sich irgendwelche profilneurotischen Regisseure, ja, wie die sie halt schon gefragt haben, austoben wollen. Aber es wird einfach immer kacke. Zum Beispiel ist dir mal aufgefallen, dass im Tatort niemals jemand in einem normalen Haus wohnt. Sondern die wohnen immer in irgendwelchen eckigen Wohnquartierdingern mit ganz alles wahnsinnig lichtdurchlässig. Also wenn ich mal einen Tatort drehen darf, dann müssen alle in ganz normalen Häusern wohnen. Ja? Oder geh doch zum Föh. Da waren wir nämlich, haben wir jetzt in Dortmund haben wir gepennt beim Föh. Und der hat ein original 70er-Jahre-Haus. Der ist Föh. Föh ist so Föh, der Föh von Bierschinken. Ah, der Föh. Ja, und der hat im Wohnzimmer eine Pornokuhle. Wenn er das was sagt. Das ist im Wohnzimmer. Aber im, es klingt sehr interessant. Also im Boden vom Wohnzimmer ist ein 4x4 Meter großes Loch. Und das ist ausgestaffiert mit so Schaumstoff-Velour-Bezügen, Sofa-Elementen. Das ist eigentlich die Wohnung, nach der ich schon mein Leben lang suche, ehrlich gesagt. Das ist wirklich so. Ja. Und was hatte das ursprünglich mal für eine Funktion, das Pornoloch? Ey, das war halt Design. 70er-Jahre-Design. Die ganze Wohnung, das ganze Haus ist so gebaut nach den ästhetischen Maßstäben der 70er Jahre. Sau geil, weil das ist ja so ein bisschen... Und es ist immer noch cool. Na? Genau, weil man denkt sofort an so einen Guy Ritchie-Film oder sowas. Mhm. Oder so, also einfach so ein, das ist sau geil. Ja, das hätte ich auch gerne. Mhm. Ja, eine Pornokuhle ist auf jeden Fall absolut wichtig. Und das Haus, von wem hat der Föhl das Haus gekauft? Der hat es nicht gekauft, das ist irgendwie... Der wohnt da nur im Kinderzimmer von seinen Eltern. Nee, ist Tatsache, es ist das Haus von seinen Eltern, aber die Eltern sind irgendwo im Ausland für Jahre. Irgendwo verschwunden. Wahrscheinlich hat es unter der Pornokuhle verscharrt. Ja, genau. Dafür ist einfach Macaulay Culkin. Ja. Kevin allein zu Hause. Darf zu Hause, aber der Kühlschrank ist immer wieder voll. Weil die Tante Friede... Aber die Pornokuhle ist wirklich berühmt, weil da halt internationale Punkbands jede Woche nächtigen, die da irgendwie gerade auf Tour sind. Ich hasse internationale Punkbands. Deswegen hören wir jetzt wieder ein Lied von einer deutschen Punkband. Ja, und zwar Bogenproblem wollten wir doch hören, oder? Ja, hast du es rausgesucht? Nein. Hm, warte mal. Nicht leichter als das. Aber ja. Jetzt tu nicht so, jetzt nicht so gemütlich durch die Nüsse nuscheln hier. So ausgestellt. Da hätte ich als Regisseur sofort gesagt, Rüdi, das war gut, das machen wir aber nochmal ohne Nüsse. Mhm. Warte mal, wo haben wir das Lied? Und du wärst aber dann so ein trotziger Schauspieler, der es extra trotzdem weiter so macht. Wo haben wir jetzt die Aufnahme? Vielleicht habe ich das Drogenproblem genannt oder was, weil ich es zu blöd war irgendwie. Du hast auf jeden Fall irgendwie rumgemault wegen dem. Dann mach doch einfach so ein Lied von Pogenproblem an. Und zwar würde ich gern. Nee, warte mal, wo haben wir es denn? Das habe ich doch denen geschickt. Das habe ich dir doch auch geschickt, das Lied. Warum haben wir es da nicht drin? Scheiße. Also ich würde gern, ich kotze nur, wenn ich nüchtern bin, hören. Aber das ist also auch nicht drauf. Ja, aber das heißt wahrscheinlich anders. Was sie immer hier haben mit der AfD. Das ist doch geil, weil die AfD früher, zu unserer Zeit gab es die noch gar nicht in den Punkerlieder. Da waren früher noch, ganz früher noch die Republikaner. Ja, warte mal, warum haben wir. Gibt es eigentlich die Republikaner noch? Hoshi, das wäre wirklich dein letzter Auftritt für die letzten 5 Minuten. Mhm. Was ist der aktuelle Stand? Wie steht es um die guten alten Republikaner? Wenn man Protest wählen will, dann doch wenigstens traditionell. So, weil auch die Protestwähler müssen ja irgendwie gucken, dass sie... Also komischerweise habe ich das Lied von das ist hier live aufgenommen worden, ist mit dem Tarek in der... Ja, komm, ich spiele mir jetzt einfach Blinker Links. Mit dem Lied kann man nie was falsch machen. Das heißt, mein Bruder ist ein Hurensohn. Wie viele Leute hören eigentlich Provo Radio? Klonen ist gut, Klonen macht Spaß. Geklont ist kann doppelt so viel saufen. Rauchen ist gut, Rauchen ist gesund. Wer viel raucht, ist cool und hat mehr Freunde. Banknoten fälschen ist gar nicht so schlimm. Und wer viel fälscht, der kann sich viel mehr kaufen. Zum Beispiel Kiffe und Schore und Amphetamin, Alkohol, LSD und cooles Mescalin. Was hat der Penner in der Gosse für ein Recht, mir so dermaßen scheiße auf den Sack zu gehen? Glaubst du, mir macht Spaß, also echt im Kaisers an der Kasse für mein Schultheiß anzustehen? Nein, tut's nicht! Krieg ist gut, Krieg macht Spaß, dann haben wir im Fernsehen was zu gucken. Eine Freundin mit Grippe, die isst sogar nichts gut, die kann nicht putzen und die kann nicht schlucken. Komm doch mit auf die Schore Kids Party, da ist immer noch was los. Und teuer ist es da auch nicht. Cracknoten nehmen dich für 'n 5er auf den Schoß. So, Tarek, wir haben es gleich geschafft. Aber sag doch mal bitte, das war ja das schon, Ringo. Wer ist denn jetzt Ringo überhaupt? Geht dich nichts an. Ringo ist die Ablösung vom Hoshi oder was? Nee, das ist... Ringo ist dein linker Fuß. Genau. Gut, also, wer Angela Merkel will, muss grün wählen. Wollte ich noch sagen zum Schluss. Ach so, dein Tipp. Das stand heute in allen Zeitungen. Ja? Ja. Ja. Du bist echt überhaupt, du kriegst überhaupt nichts mit, Rüdi. Dein Mischpult ist kaputt, aber das eingebaute Mischpult, habe ich so das Gefühl. Bei mir ist gerade heute alles kaputt. Das liegt aber daran, weil ich wahrscheinlich morgen... zu viel Paranüsse gegessen habe. Zu wenig Mapotta, zu viel Paranüsse. Ja. Um die Sendung noch einmal Revue passieren zu lassen. Das, wie nennt man sowas? So ein goldenes... Na egal. Ein Fazit? Fazit? Ja, sowas. Ah, ja. Die Republikaner treten dieses Jahr bei einer Landtagswahl an. Mhm. Und zwar, welche Landtagswahl ist das? Also die Republikaner, die sind wahrscheinlich mittlerweile ja eigentlich so eine so gemäßigte Rentner. Da war doch damals der, wie ist denn der? Schönborn oder sowas. Schönhuber. Schönhuber. Schönhuber, wie Schickelgruber. Verschwörungstheorie? Ja. Mein Gott, Rothschild am Schluss alles. Die sind alle tot, glaube ich, inzwischen. Ja, es ist auf jeden Fall bizarr. Aber ein paar in Baden-Württemberg, ja klar. Das ja, klar, Rüdi, da wo du herkommst. Halt. Ja. Wo kommst du eigentlich ursprünglich nochmal her? Aus Baden-Württemberg. Ja, sag doch mal wo. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt die 17 Hörer alle... Murrhardt. Ja, okay, und der Ort, der mehr als der eine zweistellige Murrhardt. Einwohnerzahl hat? Der hat, glaube ich, eine zweistellige Einwohnerzahl. 17. Alle Pogo-Radio-Zuhörer. Genau. Ach Gott, ja, also ist, ich weiß auch nicht. Das nächste Mal, da brauchen wir wieder, wir brauchen nochmal Gäste, damit ich Co-Moderator bin. Ich bin besser, wenn ich auf anderen rumhacken kann. Ja, glaube ich auch. Ja, weil irgendwie jetzt jedes Mal hier von meinem scheiß Film zu erzählen, das interessiert doch keinen Schwein. Nee, also, ja, ist halt ein ungelegtes Ei. Und in Rheinland-Pfalz, die Testschweine. Ist halt ein ungelegtes Ei, ne? Ja, genau. Und ich meine, und jetzt ist es auch so, jetzt bin ich schon so nah an der Realität angekommen, dass ich mich nicht mehr traue, eine Riesenwelle zu machen, dass das der absolute Mega-Hit wird. Wird's natürlich, aber die Realität ist auch immer ein harter Richter. Hm. Aber egal. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass es alles so gut läuft. Vielleicht wird's ja ein absoluter Überhit. Das wird auf jeden Fall allein schon... Was ist die Alternative? Ich sag mal, zu Hause warten eine unbezahlte Rechnung. Ja, also insofern, es gibt beim Film immer drei warme Mahlzeiten. Man wird sogar mit dem Auto abgeholt und jede Menge Weiber. Nein, das will ich ja gar nicht. Nein. Ja, Tarek, das war schön, dass du hier warst. Danke, ich fand's ziemlich scheiße. Ja. Nee, ich liebe es. Pogo Radio ist meine absolute Lieblingssendung. Das war heute wieder der, ich krieg mal 3. März. Zusammen. Das war wieder Pogoradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn das heute nicht der zweite, dritte ist, dann war es eine Wiederholung. Also macht's gut. Viel Spaß mit Köter. Köln bleibt deutsch, heißt das Lied. Oh, Köln liegt zum Schluss toll. Köln